So, hallo und herzlich willkommen zu der ersten Veranstaltungsreihe, in der Veranstaltungsreihe Kapitalismus am Rande des Nervenzusammenbruchs von dem Seminar für angewandte Unsicherheit, der SAU. Die SAU ist eine überwachungskritische Gruppe, die sich 2001 gegründet hat. Wir machen neben Veranstaltungen auch Aktionen und Kameraspaziergänge. In unserer aktuellen Veranstaltungsreihe machen wir 13 Veranstaltungen bis Juni und ungefähr jede Woche eine. Schaut in unser Programm, das liegt da auf dem Papier rum, und ihr findet es auch auf unserer Webseite unsicherheit.tk. Und da findet ihr auch die Möglichkeit, euch in unser Newsletter einzutragen. Noch ein paar organisatorische Sachen zu dieser Veranstaltung. Bitte nehmt auf die Gebärdendolmetscherinnen Rücksicht, wenn ihr Fragen habt oder so. Macht Pausen und passt auf, dass immer nur eine Person spricht. Wir möchten Audioaufnahmen machen. Wenn da jemand was dagegen hat, dann bitte jetzt protestieren. Vor allen Dingen von dem Vortrag, nicht von der Diskussion. Genau, und während der Veranstaltung bitte nicht rauchen. Wir machen dann eine Rauchpause später. Die Veranstaltung ist ziemlich dicht, aber viele Aspekte werden ja in den folgenden Veranstaltungen dann genauer beleuchtet. Und jetzt zu unserem Ablauf. Zuerst wird einer von der SAU eine kurze Einführung machen. Dann wird uns Georg Füllwert die aktuelle und die historischen Krisen und die daraus folgenden Transformationen des Kapitalismus erklären. Dann machen wir jene Pause. Und nach der Pause wird dann wieder jemand von der SAU erläutern, wie sich parallel mit dem Kapitalismus eben auch die Überwachung verändert hat. Ich will jetzt erstmal ganz kurz so die Perspektive umreißen, die halt im Hintergrund unserer Veranstaltungsreihe steht und die wir halt heute einführen wollen. Die eigentliche Fragestellung, die wir haben, ist relativ simpel, oder die Feststellung, die wir hatten, zwar, dass wir finden, dass eine rechtliche oder auch eine moralische Kritik an Überwachung, also eine Frage nach Legalität oder Legitimität, nicht ausreicht. Also sich ans Bundesverfassungsgericht zu wenden oder auf den Rechtsstaat zu pochen, wie das relativ oft ja auch von so einer bürgerlichen Überwachungskritik passiert, das führt unserer Meinung nach zu der Ansage, dann, naja, so wollen wir nicht überwacht werden, anders aber gern. Die Kritik richtet sich dabei nicht nur auf das Wie der Überwachung, und sie kann deshalb, die Kritik richtet sich eben, wenn man so fragt, nur auf das Wie der Überwachung und kann dann eben halt auch nur erwarten, dass in der Zukunft anders überwacht wird und dass ja auch genau das, was oft dann irgendwie von der Seite irgendwie gefordert wird. Unserem Verständnis nach ist es halt eine Kritik an Überwachung, auch muss immer eine Analyse des Warums der Überwachung beruhen. Und damit müssen wir halt notwendigerweise auch den Blick auf den Kapitalismus erweitern, weil erst dadurch die Analyse und damit eine Kritik der Überwachung möglich wird, die dann auch ihrem Gegenstand eigentlich angemessen ist. Wenn wir uns bei der Überwachung so auf den Kapitalismus beziehen, könnte das natürlich ein Missverständnis irgendwie provozieren, das wir nochmal kurz aus dem Weg räumen wollen. Und zwar wollen wir nicht sagen, dass es irgendwie außerhalb oder vor oder nach dem Kapitalismus keine Überwachung gäbe, sondern dass es darum geht, dass die Überwachung, die wir halt jetzt tagtäglich erleben, die wir irgendwie so wahrnehmen, dass wir die darauf beziehen wollen, dass sie eben in dem Rahmen der kapitalistischen Produktionsweise stattfindet. Es gibt im Kapitalismus viele gute Gründe zu überwachen. Es gibt eben halt Interessen, die für den Kapitalismus spezifisch sind und für deren Durchsetzung Überwachung ein Mittel sein kann. Und dazu haben wir jetzt noch mal ein paar Beispiele rausgesucht. Das ist dann zum Beispiel eben das Interesse an der Sicherung des Privateigentums, der Sicherung der Produktivität der ArbeiterInnen, der Sicherung des Konsums, der Ruhigstellung der industriellen Reservearmee, der Sicherung und Stabilisierung der Rahmenbedingungen, vor allem von Märkten, also Zugang zu Rohstoffen bzw. auch Rohstoffmärkten. Und Zugang zu Absatzmärkten und der Regulierung des Arbeitsmarkts. Schließlich ist dann am Ende auch noch etwas, was also noch ein Interesse daran, was auf ideologischer Ebene nötig ist. Am Ende gibt es halt noch ein Interesse daran, ideologisch den Kapitalismus aufrechtzuerhalten. Das ist dann eben im Interesse, für dessen Durchsetzung am ehesten auf andere Mittel als Überwachung im engeren Sinne zurückgegriffen wird, sondern eher kommen hier dann Disziplinierung, Erziehung und bestimmte Anreizsysteme zum Einsatz. Auf die wollen wir dann auch später nochmal zurückkommen im zweiten Teil. Die Liste der Interessen, ich hoffe, sie war jetzt nicht viel zu schnell, aber die sind schon immer, seit kapitalistisch produziert wird, vorhanden. Sie sind nicht immer gleich, also die Gewichtung kann sich verschieben, die Art der Durchsetzung verändern. Und es ist einfach ja auch so, dass der Kapitalismus kein monolithischer Block ist, weder zu einem bestimmten Zeitpunkt noch durch die Geschichte hindurch. Innerhalb des Kapitalismus bilden sich verschiedene Ausprägungen raus, die einfach eine gewisse Zeit lang eine Konjunktur haben und danach auch wieder verschwinden können. Unsere Hoffnung heute noch mit der Veranstaltungsreihe ist es halt, an diesen Verschiebungen innerhalb des Kapitalismus zu zeigen, dass sich die Veränderungen in der Art und Weise auch mit der Überwachung bedingen. Also wer und wann wie überwacht wird, damit zusammenhängen, wie sich der Kapitalismus entwickelt. Um da diesen Hintergrund zu haben, haben wir jetzt eben halt Georg Füllwert eingeladen, den wir werden uns einfach nochmal ein bisschen was dazu erklären soll und kann, wie sich der Kapitalismus halt krisenhaft verändert und ja, wie das zu den Krisen kommt. Deshalb gebe ich damit dann weiter. So, okay. Ja, guten Abend. Ich darf eine halbe Stunde reden. Ich bitte mich also nach einer halben Stunde abzuklatschen, wenn es dann länger wird, aber ich will das wirklich vermeiden. Kapitalismus am Rande des Nervenzusammenbruchs. Ja, da würde ich sagen, wenn es nur die Nerven sind, dann geht es ja noch, nicht? Also offensichtlich kein Herzinfarkt. Kein Schlaganfall, kein Krebs, kein Beinbruch. Also das geht ja offensichtlich alles noch, nicht? Also allerdings, er hat die Krise gekriegt, das ist richtig, nicht? Und das führt zu einiger Aufregung und das ist unser Thema heute Abend. Da müssen wir fragen, was ist eigentlich für eine Krise? Das ist ja eine Krise, die schon ziemlich lange dauert, seit 2700. Ja, nee, das war Quatsch. Es kommt noch. Also seit 2007, seit 6 Jahren nun, sagt man, haben wir eine Krise. Und wir müssen uns allmählich mal fragen, was ist das eigentlich für eine Krise? Welchen Namen hat sie eigentlich? Da mache ich mich jetzt wichtig, indem ich sage, dieser Krise ist immer ein falscher Name gegeben worden und sie wird auch falsch datiert. Das heißt, über diese Krise wird so geredet, dass man am Ende gar nicht weiß, was das für eine Krise ist. Eins ist auf jeden Fall nicht, machen wir es mal im Ausschlussverfahren, es ist ganz bestimmt keine Währungskrise. Allerdings reden alle von der Währungskrise, die wir zurzeit hätten, aber eine Euro- oder eine Euro-Krise, nur, vielleicht liegt es an meiner Kurzsichtigkeit, ich persönlich kann keine Währungskrise sehen und auch keine Euro-Krise, obwohl wahrscheinlich heute Abend in der Tagesschau wieder von Währungskrise und Euro-Krise geredet ist. Der Euro ist eine ganz stabile Währung, um den braucht man sich überhaupt keine Sorgen zu machen. Also die Stärke einer Währung bemisst man ja nach innen, nach außen, nach innen, wie ist die Kaufkraft? Haben wir Inflation, ja oder nein? Und zweitens ist das Außenverhältnis zu anderen Währungen, zum Dollar und zum Yen. Und würde man sagen, ja, beides bestens, gar kein Problem. Also nach innen, wir haben keine Inflation. Es wird dauernd geredet, dass bald eine komme, aber wir haben keine. Wir haben keine Inflation. Insofern ist es eine harte Währung nach innen. Nach außen ebenfalls. Es gibt und gab niemals einen Absturz des Euro in seinem Außenverhältnis, etwa zum Dollar oder zum Yen. Ganz stabil. Manchmal ein bisschen stärker, manchmal ein bisschen schwächer. Insgesamt eine starke Währung. Also wenn jemand gekommen ist aus Sorge um seine Euros, die er nicht hat, kann er nach Hause gehen. Euro, kein Problem. Allerdings kann man sagen, ja, es gibt vielleicht eine politische Euro-Krise. Die politische Euro-Krise könnte sich um die Frage drehen, ob denn alle 17 Länder, die gegenwärtig noch den Euro haben, zusammenbleiben können oder ob welche ausscheiden müssten vielleicht. Aber auch dann, nehmen wir mal an, es müssten einige Länder ausscheiden, wäre das noch lange keine Euro-Krise. Wäre sogar gut für den Euro, für den Rest-Euro, für den Nord-Euro, von dem einige reden, oder auch vielleicht von der neuen D-Mark. denn dadurch, dass die Schwächeren ausscheiden aus dem Europäischen Währungsverbund, würde die Restwährung sogar noch stärker werden. Sie würde aufwerten, die andere würde abwerten. Das ist also, würde ich sagen, der Euro kann bei der ganzen Angelegenheit nur gewinnen. Wer dann verlieren würde, gut, bei einem solchen Ausscheiden der schwächeren Euro-Länder aus dem Euro, das wäre der deutsche Export. Die deutsche Exportoffensive käme dann zum Stillstand. Das gäbe ein Problem, das wäre eine künftige Krise. Aktuell sehe ich sie nicht. Also Euro-Krise sagen wir heute Abend bitte mal ab. Es gibt keine Währungskrise. Also falscher Name. Was ist der richtige Name? Jetzt stelle ich Sie noch gern ein bisschen auf die Probe und sage, naja, warten wir mal. Gleich geben wir dieser Krise, die keine Euro-Krise ist, auch einen Namen. Nächste Frage. Wann hat eigentlich diese gegenwärtige Krise angefangen? Ich habe gesagt 2007. Aber seit diesem Jahr 2007 hat die Krise ständig ihren Namen geändert und sie hat auch ihre Gestalt geändert. Also man kann diese Krise seit den letzten 7 Jahren dann schon unterscheiden. Insgesamt 7 verschiedene Krisen. 7 verschiedene Krisen. Beginnt 2007, da haben wir in den USA eine Hypothekenkrise. Also Banken haben faule Kredite auf Häuser im Portfolio und werden sie nicht mehr los. Einige brechen zusammen. Hypothekenkrise. Das war auch der Name 2007. Wenn man 2007 gefragt hätte, was haben wir für eine Krise? Eine Hypothekenkrise. 2008 ist schon was anderes. Da hat die Hypothekenkrise ihren Charakter geändert. Das ist eine Bankenkrise, weil die Banken, die nur diese faulen Kredite im Portfolio hatten, in große Schwierigkeiten geraten und eine davon, die Lehman Bank, sogar pleite geht. Da haben wir also aus der Hypothekenkrise von 2007 wird eine Bankenkrise von 2008. Das führt dann tatsächlich dazu, dass 2009 wir eine Krise der sogenannten Realwirtschaft haben. Es wird weniger produziert, es wird weniger investiert, die Arbeitslosigkeit steigt, die stärkste Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts seit 1929, Deutschland zum Beispiel -4,5%, das hatten wir noch nicht. Das nennt man eine Krise der sogenannten Realwirtschaft. Also dritter Name, dritte Krise. Dann 2010 hat der damalige Finanzminister Steinbrück gesagt, alles vorbei, es geht aufwärts, Bild-Zeitung hat es auch geschrieben, aber dann kommt 2011 die Krise, die nächste Krise innerhalb der Krise. Das ist die Krise der Staatsfinanzen, weil 2008 mussten ja Banken gerettet werden. Real Estate abgewickelt, aber mit staatlichen Geldern, Commerzbank bei uns. Und es mussten auch zum Beispiel durch Kurzarbeit oder durch Kurzarbeitergeld oder dann auch durch die Abwrackprämie zum Beispiel für die Autos, sind staatliche Mittel verwandt worden, um die Krise der Realwirtschaft in Grenzen zu halten 2009. Und das Geld musste der Staat sich natürlich leihen, das hat er auch nicht. Deshalb haben wir dann 2011 eine Krise der Staatsfinanzen. Überall in ganz Europa infolge der Bankenrettung, weil Banken gerettet werden mussten, mit Hilfe von bei Banken geliehenem Geld, sind die Staaten nun pleite. Dann gab es auch Konjunkturprogramme in der Bundesrepublik zum Beispiel. Auch das wurde mit geliehenem Geld betrieben. Also wir haben dann eine Krise der Staatsfinanzen 2011, das ist dann schon die vierte Krise. Dann Ende 2011 haben wir die zweite Bankenkrise. Weil wenn Staaten nun, die von Banken Geld geliehen haben, das nicht mehr zurückzahlen können, haben die Banken wieder ihre Krise. Also die fünfte Krise, dann wieder eine Bankenkrise. Dann 2011/12 haben wir wieder eine neue Krise der Staatsfinanzen. Das verknüpft sich nun aufgrund der fortlaufenden Bankenkrise und dann haben wir jetzt, 2013, wieder eine Krise der sogenannten Realwirtschaft. Allerdings regional unterschiedlich. In Deutschland nicht Deutschland Verlangsamung des Wachstums, man sagt 0,2 plus, na immerhin ist plus, aber wir haben in Südeuropa eine schwere Krise der Realwirtschaft, eine schöne, klassische, böse Wirtschaftskrise, wie 2009 auch, vor allem verbunden mit sehr hoher Arbeitslosigkeit und ganz schrecklich hoher Jugendarbeitslosigkeit in Südeuropa. Das sind die 7 verschiedenen Krisen. Schwer zu merken, wie nennen wir sie denn nun? Realwirtschaft, Hypothekenkrise, schon fast vergessen. Wollen wir diesen 7 Krisen nicht vielleicht doch einen einheitlichen Namen geben? Will ich jetzt tun. Dieser Name klingt nur so schrecklich akademisch und auch marxistisch, beides zugleich. Ich versuch's mal. Alle diese 7 Krisen haben eine gemeinsame Ursache. Und diese gemeinsame Ursache liegt nicht 2007, sondern sie liegt 1975. Da fängt es an. Und diese Krise von 1975, die sich jetzt auswirkt auf diese Krisenserie von 2007 folgende, nenne ich, und jetzt kommt das schreckliche Wort, das dann auch gedolmetscht werden muss, nicht nur in Gebärdensprache, sondern auch in Deutsch, das ist eine systemische Überakkumulationskrise. Also wenn das zu viel Fremdwörter ist, verstehe ich. Also worum es geht. Der Name ist, der Krise heißt, leider, ich würde es ganz gerne auch anders ausdrücken, aber zunächst kann ich nicht anders, der Name der Krise lautet systemische Überakkumulationskrise. Und begonnen hat sie nicht heute, auch nicht gestern, nicht vorgestern, auch nicht 2007, sondern sie hat begonnen 1975. Die Krise von 1975 ist eine Krise, über die kein Mensch redet, das ist die verschwiegene Krise. Aber diese Krise von 1975 ist die Mutter der 7 Krisen, von denen ich gesprochen habe. So, und jetzt müssen die Fremdwörter übersetzt werden, nicht? Zunächst also, ich sage es, eine systemische Überakkumulationskrise. Fangen wir an, was ist denn eine systemische Krise? Wenn man von Wirtschaftskrisen spricht, unterscheidet man 2 Arten von Krisen. Das eine sind die zyklischen Krisen, die kommen so alle 10 Jahre, da werden die Märkte geräumt. Manchmal sind es auch gar keine richtigen Krisen, sondern das Wachstum verlangsamt sich nur. Das sind die zyklischen Krisen, auf und ab, ganz normal, wie ein- und ausatmen, daran hat man sich gewöhnt. Das heißt, Kapitalismus gibt es das. Aber die systemische Krise ist was anderes. Die ist seltener, die kommt nicht alle 10 Jahre, sondern naja, pro Jahrhundert vielleicht 1-2 Mal. Systemische Krise bedeutet, dass in ihr der Kapitalismus ein anderer Kapitalismus wird. Der Typ des Kapitalismus ändert sich. Manche Leute denken, wenn eine solche systemische Krise ausbricht, das sei mit dem Kapitalismus zu Ende, freuen sich oder kriegen Angst. Aber ist nicht, sondern ein Typus des Kapitalismus, eine Art Kapitalismus hört auf und ein anderer fängt an. Also nicht das System des Kapitalismus hat eine Krise, die in ein anderes System überführt, Sozialismus oder was weiß ich, Islamismus oder was weiß ich, oder Paradies, sondern innerhalb des Kapitalismus gibt es eine Wandlung, es entsteht eine neue Art von Kapitalismus. So, also jetzt hoffe ich einigermaßen erklärt zu haben, was ich meine, wenn ich von einer systemischen Krise rede. Jetzt müsste noch das zweite Fremdwort übersetzt werden. Was ist denn eine Überakkumulationskrise? Auch wieder schrecklich, Akkumulation. Ich lasse dich erklären, Cumulus für die Lateiner. Cumulus ist der Haufen. Und wenn der Haufen größer wird, dann ist es eine Akkumulation. Das heißt, auf vorhandenes Kapital wird neues Kapital aufgeladen, das aus den Gewinnen kommt. Und Überakkumulation entsteht dann, wenn das angehäufte Kapital nicht abfließen kann, wenn es feststeckt, wenn es nicht nach Arbeitskraft mehr nachfragt, wenn also das Angebot an Kapital oder auch an Gütern, die mit diesem Kapital erzeugt werden, die Nachfrage übersteigt. Das ist eine Überakkumulationskrise. Im Grunde ist jede zyklische Krise auch eine Überakkumulationskrise. Die Lager werden geräumt, zunächst für viele Waren da. Aber wenn sich das verbindet nun mit diesem anderen Zustand, dass der bestehende Typ des Kapitalismus nun nicht mehr ausreicht, sondern durch einen anderen ersetzt werden muss, dann haben wir das, was ich eine systemische Überakkumulationskrise nenne. In der systemischen Überakkumulationskrise also trifft beides zusammen. Überangebot von Kapital in bisherigen Branchen, Notwendigkeit der Umorientierung und zweitens innerkapitalistischer Systemwandel. So, wenn die Wörter noch nicht genügend erklärt sind, machen wir nachher, nach der Pause oder nach dem nächsten Referat, dann bitte eine Diskussion. Also diese systemischen Überakkumulationskrisen sind selten, deshalb erschrecken die Leute eben auch so, wenn die schon mal auftreten. Bisher hat es, soweit ich zählen kann, nur 4 systemische Überakkumulationskrisen im Kapitalismus gegeben. 1873, 1929, 1975 und als Folge der Überakkumulationskrise von 1975, 2007 folgende. Mehr gibt es bisher noch nicht. Ich gehe die jetzt mal kurz ab hintereinander. 1873 bricht eine Krise aus, der sogenannte Gründerkrach, auch eine lange Depression bis in die 90er Jahre. Das war eine Krise, die ausgelöst wurde vom Ende der industriellen Revolution. Eisenbahnbau, ein typisches Ergebnis der industriellen Revolution, bricht jetzt zusammen. Wir haben einen Übergang vom Kapitalismus der freien Konkurrenz zu einer mehr geregelten Konkurrenz mit Kartellen und Monopolen. Man kann auch sagen, Übergang vom Kapitalismus der freien Konkurrenz zum Monopolkapitalismus. Und damit erholt sich der Kapitalismus dann auch wieder, wenn auch über einen Krieg. Kriege sind immer sehr gut für den Kapitalismus, für die Menschen nicht so gut, aber für den Kapitalismus immer sehr gut. Im Krieg entsteht keine Überakkumulation. Die nächste Krise haben wir von 1929 bis 1933, und zwar weltweit. 1929 bricht die Weltwirtschaftskrise aus, dauert in Deutschland bis 1933, in den USA noch länger, bis 1940. Eine Krise, ausgelöst dadurch, dass zu viel Kapital in Sektoren steckt, für deren Angebot nicht genügend Nachfrage besteht. Dieses Kapital wird nicht mehr investiert, es landet dann in privaten Portfolios und fragt nicht nach Arbeitskraft nach. Diese schwere Weltwirtschaftskrise von 1929 bis 1933 ist dann überwunden worden. Es kommt eine Phase guter konjunktureller Entwicklung, die lange dauert, von 1933 bis 1973, 75. Diese nächste Phase, also diese Krise von 1929 bis 1933, ist überwunden worden. Einmal durch das, was man Kriegs-Keynesianismus nennen kann. Benannt nach dem Ökonomen John Maynard Keynes. Entschuldigung, wie nennt man die? Wie nennt man die Kriegs-? Ich nenne ihn so, wie man ihn nennt, weiß ich nicht. Kriegs-Keynesianismus. Keynes war ein Ökonom, John Maynard Keynes, heißt der Kerl, oder hieß er, oder tot, der nun festgestellt hat, es muss Nachfrage geweckt werden. Es muss Nachfrage geweckt werden, damit überschüssiges Kapital wieder aufgesaugt werden kann, damit die Überakkumulation aufhört. Wie kann man das machen? Einmal Stärkung der Löhne, insofern gewerkschaftsfreundlicher Ökonom. Zweitens Stärkung der staatlichen Nachfrage. Der Staat muss nachfragen, indem er mehr Steuer erhebt und indem er sich auch dann mal verschulden kann. Das hat nicht so recht funktioniert in den 30er Jahren, hat aber dann funktioniert zwischen 1941 und 1945, als die USA dann in den Krieg eingetreten sind. Es wird also, der Staat tritt tatsächlich auf als Nachfrager, aber als Kriegsstaat. Er rüstet, im Krieg ist es sehr gut mit dem Rüsten, weil anschließend, was gerüstet wird, ja gleich wieder zerstört wird. Krieg ist immer Vollbeschäftigung unter den Bedingungen. Also, geht's? Ja, also wir haben also Kriegs-Keynesianismus, Nachfrage des Staates dadurch, dass er Kriege vorbereitet oder führt. Das ist die erste Phase, 1933 bis 1945. Dann haben wir von 1945 bis 1975 den sogenannten Wohlfahrts-Keynesianismus oder auch den Wohlfahrtsstaat. Die Periode, in der ich erwachsen geworden bin und die sich zum Teil gar nicht mehr vorstellen können, dass es Zeiten gibt, in denen es mal keine Arbeitslosigkeit gab. So war das zwischen 1947 und 1973. Es war weiterhin eine Rüstungsnachfrage, es wurde viel gerüstet im Kalten Krieg, aber es wurde auch die Massennachfrage gesteigert. durch Massenkonsum, Massenkonsumgüter, billig erzeugt. Das war möglich auf einer technischen Grundlage, die recht alt war, aber jetzt erst trägt. Nämlich diese technische Grundlage war die zweite industrielle Revolution, schon um 1900, aber zunächst einmal wird die noch nicht ökonomisch wirksam. Jetzt wird sie wirksam durch die Entwicklung in der Chemieindustrie, der Elektroindustrie und dem Massenkonsumgut Auto. Das ist eine ganz starke Nachfrage. Das goldene Zeitalter des Kapitalismus nennen das einige. Dieses goldene Zeitalter des Kapitalismus allerdings endet zwischen 1973 und 1975. 1973 bahnt sich das an und 1975 haben wir eine ganz, ganz schwere Weltwirtschaftskrise, auch in Deutschland. Und eine Zeit der Depression, des langsamen Wachstums in den 70er Jahren. Also dieses Zeitalter, die goldene Zeitalter des Kapitalismus hat geendet, vorbei nun. Und man kann sich fragen, warum. Ich nenne zwei Ursachen. Die erste Ursache ist wieder eine technologische, nämlich die sogenannte dritte industrielle Revolution durch die Informationstechnologie, die in die Produktion eindringt, Arbeitskräfte erübrigt, freisetzt sozusagen. Es entsteht neue Arbeitslosigkeit. Einige nennen das auch technologische Arbeitslosigkeit. Technologische Arbeitslosigkeit muss es nicht sein, denn nach den ersten beiden industriellen Revolutionen ist anschließend ja die Beschäftigung wieder gestiegen. Dass nun wir seit 1975 keine Vollbeschäftigung mehr haben, hängt nicht ausschließlich an diesem technologischen Wandel, der eine Voraussetzung ist, eine notwendige, aber nicht hinreichende. Hinzu kommt zweitens eine neue Wirtschaftspolitik. War seit diesem John Maynard Keynes Beschäftigungspolitik ein zentrales Ziel der Wirtschaftspolitik? Ändert sich das jetzt? Seit Mitte der 70er Jahre haben wir eine Priorität der Geldwertstabilität. Das Geld muss stabil bleiben, das ist es ja nun auch, der Euro ist bemerkenswert stabil, allerdings zu Lasten der Beschäftigung. Diesen Wirtschaftsstil nennt man Monetarismus. Es entsteht in diesem Jahrzehnt Monetarismus. Moneta, das Geld, also Monetarismus ist eine Politik, für die Geldwertstabilität wichtiger ist als alles andere. Und dieses Ziel der Geldwertstabilität ist ja auch erreicht worden, eine erfolgreiche Politik. Weshalb, was wir auch daran sehen, dass der Euro so schön stabil ist. Es entsteht in dieser Zeit eine neue Industrie, die es vorher als Industrie nicht gegeben hat, nämlich die Finanzindustrie. Natürlich gab es immer schon Banker, es waren Bankiers, die hatten einen Zylinder auf und saßen irgendwo in der Bank, man hat es ja nicht gesehen, es waren auch nicht viele. Und dann gibt es auch ein paar Börsianer in der Hauptstadt, so wie es in jedem Landkreis einen Kreisarzt gibt und in jedem Städtchen einen Arzt oder einen Apotheker oder einen Pfarrer, so gab es da und dort auch die Bankiers. Also zahlenmäßig fielen die gar nicht so richtig auf. Jetzt aber entsteht das Industrie, das Bankwesen, Versicherungswesen als Industrie mit massenhafter Beschäftigung und mit riesen Umsätzen. Wir haben also einen neuen Typ des Kapitalismus, den nenne ich jetzt mal den finanzmarktgetriebenen Kapitalismus, weil hier die Finanzbranche die ausschlaggebende ist. Die Finanzbranche wächst viel, viel schneller als alle anderen Industrien, auch als zum Beispiel die Automobilindustrie. Auch der Typ des Kapitalisten ändert sich. Wir haben also nicht mehr den Gründerkapitalisten im 19. Jahrhundert oder den Manager mit dem dicken Auto, mit der dicken Zigarre und mit dem dicken Schreibtisch, sondern den Fondsmanager. Das ist was anderes. Diejenigen, die die Banken verwalten, die auch völlig neue Unternehmen verwalten, Private Equity Fonds und solche Dinge, das ist eigentlich ökonomisch die neue herrschende Klasse. Und diese neue herrschende Klasse ist auffällig durch drei Strategien. Die erste Strategie ist die ungehemmte Finanzspekulation. Geld dringt aus der Revolution heraus in die Finanzsphäre. Zweitens der Druck auf die Löhne. Die Löhne werden gesenkt oder stagnieren, was als auch etwas unter Arbeitslosigkeit leicht ist. Und drittens haben wir einen Abbau des Sozialstaats, Abbau des sozialen Transfers und Privatisierung. Also Spekulation, Druck auf die Löhne, Druck auf die öffentlichen Hände. Das Kapital zieht sich aus der Produktion zurück und strömt an die Börsen. Es fragt also keine Arbeitskraft nach, dadurch wird die Arbeitslosigkeit verstärkt. Das ist das Zeichen der Entwicklung von 1975 bis heute, ein anderer Typ des Kapitalismus. Diese 30-jährige Geschichte dieses neuen Kapitalismus durchläuft auch mehrere Phasen. Die erste Phase von 1973 bis 1980 wird ausgelöst durch ein ganz wichtiges Ereignis des 11. März 1973, als die festen Wechselkurse aufgehört haben. Seitdem sieht man immer abends im Fernsehen, wie der Euro steht oder die D-Mark. Vorher war das immer klar, 4 D-Mark ist ein Dollar, braucht man nicht extra im Fernsehen bekannt zu geben. Also mit dem Ende des Systems von Bretton Woods, das war das System der festen Wechselkurse, wird Geld etwas, was es nicht gewesen wird, nämlich es wird nun selbst zu einer Handelsware. Das ist nun tatsächlich etwas Neues. Dann haben wir in dieser, das braucht das politische, ökonomische System, muss sich mit diesem Zustand erst einmal sozusagen anfreunden. Wir haben also die 70er Jahre, seit der Umorientierung auf diesen neuen Zustand, sozusagen ein Urknall. 1973, man kann mit Geld, man kann nicht nur Geld verdienen, indem man Arbeitskräfte ausbeutet, sondern man kann auch Geld verdienen, indem man Geld kauft und verkauft. Das ist ein interessantes neues Phänomen. Dann haben wir das löst aus die nächste Phase von 1980 bis 1990. Da findet statt die Entfesselung der Finanzmärkte. Diese 10 Jahre sind Jahre der wildesten Spekulation, noch beflügelt durch den zweiten Big Bang vom 27. Oktober 1986, als an der Londoner Börse, und das ist der zentrale Markt, nicht New York, sondern London, ist der zentrale Geldmarkt, alle Regulierungen fallen und kurz darauf dann auch der Computerhandel mit Aktien und Devisen anfängt. Dann wird also plötzlich mit Lichtgeschwindigkeit spekuliert. Das geht von 1980 bis 1990. Dann eine interessante, die nächste Phase, die dritte Phase von 1990 bis 2000, da kehrt Kapital, das inzwischen die Spekulation abgewandert ist, wieder in die Produktion zurück. Die Beschäftigung verbessert sich teilweise auch, weil die dritte industrielle Revolution, also IT, nicht mehr nur in der Produktion stattfindet, in der Arbeitskräfte freigesetzt werden, sondern weil wir seitdem alle möglichen Produkte haben, die auch mit IT hergestellt worden sind und die Verbrauchsgüter sind. Also Knopf im Ohr, Handy, Laptop, alles was wir so haben, das dringt, also es lohnt also wieder in dieser Produktion zu investieren. Kapital kommt von der Börse zurück in die Produktion dieser Güter. Alles dies natürlich auf spekulativer Basis, denn auch Produktion ist Spekulation. Nämlich wenn jemand produziert, tut er das in der Erwartung als Spekulation, dass er das wieder verkaufen kann. So kommt es dann 2001 zum nächsten Krach, zur nächsten zyklischen Krise. Auf die Dotcom-Blase kommt der Dotcom-Crash. Es bricht also Teile der IT-Branche brechen zusammen. Und dann kommt die vierte Phase. Die vierte Phase von 2001 bis 2007. Das brachliegende Kapital nun in den Immobilienmarkt und in die Kreditwirtschaft eindringt. Also auch wer wenig verdient, kriegt in den USA einen sehr billigen Kredit, auch durch die Politik der dortigen Zentralbank. Oder er hat ein paar Kreditkarten in der Gesäßtasche, die dann einige Zeit seinen schlechten Lohn aufbessern, bis dann irgendwann das auch kracht. Und das ist dann 2007. Und das bin ich dann wieder am Anfang angelangt. Es bricht also nun die Weltwirtschaft zusammen und damit sind wir nun am Ergebnis der Krise von 1975 in der vierten systemischen Krise jetzt im Jahr 2013. Wie weiter? Ich nehme an, dass der Kapitalismus sich ändern wird. Wir werden einen anderen Typ des Kapitalismus haben in den nächsten Jahren. Ich bin nicht sicher, dass es ein angenehmerer sein wird. Glaube ich eigentlich nicht. Wenn wir von diesen drei Strategien reden, wilde Spekulation, zweitens Druck auf die Löhne, drittens Druck auf den Sozialstaat, nehme ich an, dass die erste Strategie, die wilde Spekulation, allmählich aufhören wird, weil es vielen Kapitalisten ja auch unheimlich wird inzwischen. Man kann ja auch viel verlieren, nicht? Und dass wir so einen großen Lärm haben in der jetzigen Krise, liegt offensichtlich auch daran, dass sehr viele reiche Leute sehr viel Geld verloren haben, was uns, wie wir hier sind, wahrscheinlich nicht jucken muss. Aber wer viel Geld verloren hat durch Spekulation, wird sich wahrscheinlich ein regulierteres Finanzwesen wünschen und auch bekommen, indem man eben nicht mehr so viel Geld verlieren kann durch Spekulation. Das heißt, Spekulation wird wieder eingedämmt. Wenn man aber an die bisherigen hohen Renditen gewöhnt ist, die in der Spekulation gemacht worden sind, wird wahrscheinlich der Druck auf die Löhne zunehmen und der Druck auf den Staat weiter zunehmen. Also weiterer Abbau von sozialen Transfers und noch mehr Privatisierung. Das heißt, die nächste Stufe des Kapitalismus wird nicht so spannend sein, weil es nicht so viel Spekulation gibt, aber es ist besteht die Gefahr, wenn man nichts dagegen unternimmt, dass es ein noch unangenehmerer Kapitalismus sein wird als der jetzige. Einiges davon sehen wir ja schon, einiges davon scheint ja auch Thema dieser Veranstaltungsreihe zu sein, Rechtstendenzen innerhalb des Staates, außerhalb des Staates, und wie man merkt, ja mit dem Staat verknüpft, Zunahme faschistischer Bewegungen, die teilweise schon Regierungen geändert haben, in Ungarn, bei uns die höchst interessante Kombination zwischen Verfassungsschutz und sogenanntem nationalsozialistischem Untergrund, Ausländerfeindlichkeit, dann auch im Staat wahrscheinlich Versuche stärkerer Überwachung der Bürger, Staatstrojaner, Zunahme von Kriegen außerhalb Europas, neue Waffentechnik, etwa Drohnen, also eine höchst interessante Zeit, die auf uns zukommen wird. Kein besserer Kapitalismus, aber ein anderer, wobei es ganz gut ist, wenn wir uns klar machen, dass wir zwar in einem der Verursacherländer leben, der US-Bundesrepublik, aber hier wir nicht die Hauptfolgen zu tragen haben. Sozialstatistisches Datum, eine Zahl oder ein paar Zahlen sind weit bedrohlicher als alles das, was wir in der Bundesrepublik kennen. Das ist etwas, worüber ich am Anfang schon gesprochen habe, ist die enorme Zunahme der Jugendarbeitslosigkeit. 50% der Jugendlichen sind arbeitslos, der Menschen unter 25 sind arbeitslos in Griechenland und Spanien. 33% in Italien und in Portugal. Vielleicht sollten wir daran denken, wenn wir uns überlegen, wenn wir uns Gedanken darüber machen, was uns allen in Europa in den nächsten Jahren blüht. Vielen Dank. Super, also vielen Dank auch nochmal für uns allen für den Vortrag und Beitrag. Wir werden jetzt weitermachen. Was ich eben schon meinte, wir kommen jetzt nochmal zurück auf unsere Grundthese mit dem Zusammenhang von Kapitalismus und Überwachungstechnik oder Überwachungstechniken. Und wir werden jetzt im Folgenden von drei Phasen des Kapitalismus sprechen, die wir halt auch an Krisen festgemacht haben. Wir haben den industriellen Kapitalismus, den fordistischen und den postfordistischen Kapitalismus, die sich grob bis 1929 zu der Krise, dann in die Phase zwischen 1929 und 1975 und in die dritte Phase, dann von 75 bis 2007 und dann eben, also ab da die aktuelle Phase, die wir zusammen den postfordistischen Kapitalismus betrachten werden. Das ist so unsere Aufteilung, die wir haben. Wenn wir davon sprechen, das heißt nicht, dass wir die Phasen ganz klar voneinander trennen können oder dass die sich so klar trennen lassen, oder dass sie sich irgendwie auch schlagartig abgelöst hätten, das hatten wir ja vorhin schon. Es dauert einfach auch eine gewisse Zeit, bis sich eine Produktionsweise oder eine kapitalistische Produktionsweise ein gewisses quantitatives Ausmaß erreicht hat und dann auch ihre gesamtgesellschaftlichen Effekte zeigt. Genau. Erst wenn die Produktionsweise dann dominant geworden ist, kann sie auch dazu führen, dass halt alte Überwachungsinstrumente unbrauchbar werden oder unnötig werden. Und das wiederum, also das kann dann dazu führen, aber es führt nicht notwendigerweise auch zu der Abschaffung der Instrumente. Also wie gesagt, es gibt viele Überschneidungen. Wir wollen hier auch nochmal ein Missverständnis vorbeugen und wir wollen eigentlich keinen ökonomischen Determinismus propagieren. Wir behaupten nicht, dass es irgendwie zu einer bestimmten Zeit nur eine Überwachung stattfindet, die irgendwie jetzt nur diese Form des Kapitalismus angemessen ist, sondern gerade auch in Umbruchsphasen gibt es halt irgendwie Formen, die auch den Kapitalinteressen zum Teil zuwiderlaufen können, einfach weil sie irgendwie mitgeschleppt werden oder so. Manchmal ist dann auch, dass der Stand der Technik noch nicht kapitalistische Idealvorstellungen der Wirklichkeit umsetzen kann. Dazu kommen dann noch irgendwie, dass es halt auch Eigendynamiken gibt, die sich eben nicht auf diese Sphäre der Ökonomie zurückführen lassen. Besonders dann, wenn halt bestimmte Personengruppen besonders von Überwachung betroffen sind und es irgendwie auch darum dann eher geht, die damit verbundenen Diskriminierungsstrukturen zu bekämpfen. In dem Zusammenhang gibt es durchaus Formen der Überwachung, bei denen der Blick auf die kapitalistischen Verhältnisse nichts hilft oder irgendwie nicht weiterhilft. Genau, wir werden jetzt im Folgenden die Veränderungen der verschiedenen Arten von Überwachung, Kontrolle und Disziplinierung innerhalb der eben vorgestellten Phasen vorstellen und den Zusammenhang halt nochmal raus oder nochmal verdeutlichen zwischen Überwachung und Kapitalismus. Wir können das hier nicht vollständig leisten und möchten halt damit auch schon auf unsere Veranstaltungsreihe verweisen, in denen wir halt einzelne Themen nochmal ausführlicher diskutieren wollen und vortragen wollen. Genau, und damit gebe ich es erstmal weiter zum industriellen Kapitalismus. Ich bin nicht der industrielle Kapitalismus. Unsere Beispiele beginnen aber tatsächlich mit der frühen Industrialisierung. Erste Manufakturen entstehen, Fabriken konzentrieren sich in der Nähe der Städte. Maschinenarbeit ersetzt Handarbeit. Die ländlichen Unterschichten wandern in die Städte ab, Proletariat entsteht. Die Expansion der Stadt geschieht oft durch den Bau von extrem verdichteten Mietskasernen, die durch Großgrundbesitzer dann errichtet werden. Die Folgen sind Pauperismus, also Armut und Segregation, also die Aufteilung der Stadt in wohlhabendere und arme Bevölkerung. Es kommt zu Hungerrevolten. Bekannt sind zum Beispiel die Weberaufstände. Und die Antworten darauf sind zum einen stadtplanerische. Die engen mittelalterlichen Stadtkerne, wie wir sie hier sehen, werden als unhygienisch und amoralisch bezeichnet und müssen zur potenziellen Aufstandsbekämpfung monumentalen Sichtachsen weichen, wie sie zum Beispiel im Plan Voisin von Baron Haussmann in Paris ausgeführt wurden. Also ihr seht, wie es schön begradigt wurde. Zum Zweiten wird aus der neuen Wissenschaft von der Polizei, damals noch mit EY, eine Institution, die Wissen über das neue Objekt Stadt und seine Menschen sammelt und die auch die moralische Ordnung wiederherstellt. Also eine Mischung aus Bürokratie und Gewalt. Das ist alles frühe Industrialisierung, also 19. Jahrhundert. Besonders im Fokus dabei sind Landstreicher, die per se als Störung der Ordnung gehandelt werden. Mobilität wird zum Verdachtsmoment, die Festsetzung ist das Ziel. Drittens muss durch die Verdichtung in vielen Bereichen mit größeren Menschenmengen umgegangen werden. Krankenhäuser, Manufakturen, Kasernen und auch Gefängnisse werden dazu in kleine, getrennte, aber klar funktional bestimmte Bereiche aufgeteilt und unter Überwachung gestellt. Stellvertretend dafür ist Jeremy Benthams Modellgefängnis, das Panoptikon. Das ist hier ein Nachbau seiner ursprünglichen Idee. Dessen Grundidee besteht darin, dass die Überwachung einer größeren Anzahl Menschen, Insassinnen, aber auch Arbeiterinnen, Patientinnen etc. durch einige wenige dadurch sichergestellt wird, dass die zu Überwachenden an bestimmten Orten räumlich getrennt voneinander festgesetzt sind. Zelle, Arbeitsplatz etc. Durch die zumindest immer bestehende Möglichkeit, gerade überwacht zu werden, sollen dabei bestimmte Regeln und Normen verinnerlicht werden. Viertens, nicht zuletzt durch den Druck der Arbeiterinnenschaft, muss der Staat auf die fortschreitende Verelendung und damit auch in gewisser Weise die Kaputtmachung oder Gefährdung der Arbeitskraft reagieren. Bismarcks Krankenversicherung ist dafür ein ganz gutes Beispiel, das auch schon so ein bisschen dem fordistischen Wohlfahrtsstaat vorweggreift. der die Menschen mit sozialen Zugeständnissen an sich bindet. Es ist allerdings kein Zufall, dass die Einführung dieser Bismarckschen Krankenversicherung, das war 1883, mit den Sozialistengesetzen 1878 das Verbot aller sozialistischen und sozialdemokratischen Organisationen vorausging. Und damit gebe ich. Genau, wir kommen jetzt zum Fordismus. Die Schlagwörter hierfür sind Mobilität und Konsum. Statt des eigentlich zu erwartenden krisenhaften Zusammenbruchs des Kapitalismus nach der Weltwirtschaftskrise 1929, Georg hatte das schon erwähnt, entwickeln sich nach dem Ersten Weltkrieg neue Formen industrieller Warenproduktion, die zur Entwicklung des Wohlfahrtsstaats führen. Die neue Organisation von Arbeit und Kapital basiert auf standardisierter Massenproduktion und Konsumption. Neue Produktionsmethoden wie spezialisierte Maschinen- und Fließbandfertigungen sowie sozialstaatliche Garantien, die ein Einvernehmen zwischen den Arbeitenden und den Unternehmen fördern, sollen die Produktion erhöhen. Erreicht wird dies unter anderem durch die Verinnerlichung einer strengen Arbeitsdisziplin, die man mit den Stichworten pünktlich, fleißig, ordentlich umschreiben könnte, und durch neue Formen von Überwachung wie die Stechuhr oder den Fließbandtakt. Diese instrumentelle Arbeitshaltung sowie bessere Arbeitsbedingungen durch die Institutionalisierung von Gewerkschaften, Sozialleistungen und Lohnerhöhungen, die praktischerweise auch gleich nebenbei das Ein-Ernährer-Modell ermöglichen, kurbeln die Nachfrage an und fließen zugleich als Konsumausgaben wieder direkt in die Kapitalverwertung ein. So hat beispielsweise die Firma Ford 1914 die Monatslöhne so erhöht, dass 3 Monatslöhne direkt ein Modell Ford T ermöglichen zu kaufen. Genau, jetzt machen wir gleich einen Sprung. Da jede Kleinfamilie nun ein Auto hat, kann das Wohnen suburbanisiert und aus den Innenstädten rausgezogen werden. Das Stichwort hierfür ist die Gartenstadtbewegung. Bausparverträge und staatliche Subventionen ermöglichen Eigenheime und sozialen Wohnungsbau. Das Wohnen wird zunehmend durchökonomisiert. Die Erfindung der Einbauküche als quasi industrieller Arbeitsplatz optimiert die Isolation der Hausfrau in ihrer Rolle als unbezahlte Reproduktionsarbeiterin. Um die neue Mobilität zu gewährleisten, Stichwort autogerechte Stadt, werden neue Überwachungstechniken benötigt, die im Gegensatz zum schon erwähnten Panoptikon die Menschen nicht an einem Ort festsetzen. So wurden beispielsweise die ersten Videoüberwachungskameras 1958 in München zur Verkehrsüberwachung eingeführt und erst danach für weitere Bereiche benutzt, wie zum Beispiel Demoüberwachung und so weiter. Durch den wachsenden wohlfahrtsstaatlichen Verwaltungsapparat und neue Konsumtempel veröden die Innenstädte zunehmend und werden reduziert auf Büros und Einkaufen. Da Konsum als die wichtigste Freizeitbeschäftigung gilt, werden diese Sphären auch entsprechend überwacht, also Videoüberwachung in Einkaufszentren, Wachdienste und so weiter. Die sich nach dem Zweiten Weltkrieg durchsetzende moderne Vorstellung von Polizei führt zu einem Wandel ihrer Aufgaben. Sie ist nun, zumindest theoretisch, nicht mehr für die Verfolgung von Abweichungen zuständig, sondern für die Bekämpfung von Kriminalität. Moralische Verfehlungen werden ganz oder teilweise aus dem Strafgesetzbuch entfernt. Die öffentliche Ordnung wird eher durch Sozialarbeiterinnen, also entsprechend der Politik, soziale Konflikte wohlfahrtsstaatlich abzufangen, als durch die Polizei durchgesetzt. Abweichende Personen sollen eher ins Modell Deutschland mit einbezogen, statt wie zuvor ausgeschlossen werden. Die verfeinerte Überwachungstechnologie, Stichworte sind hier Datenbanken und Rasterfahndung, ermöglichen es dennoch, sich gegen die inneren Feinde zu wehren. So wird mit Hilfe dieser Techniken neben den strafrechtlich zu verurteilenden Kriminellen vor allem gegen unbekannte politische, meist linkspolitische Gegner ermittelt. Das fordistische Arbeitsmodell führt zur weitgehenden Vollbeschäftigung der zumeist deutschen männlichen Bevölkerung. Der resultierende Arbeitskraftmangel lässt den Staat auf das Arbeitsmodell der Anwerbeabkommen setzen. Arbeitsmigrantinnen, die sogenannten Gastarbeiter, werden eingesetzt, um die starke Position der Gewerkschaften bei Lohnforderungen zu kompensieren. Ab den 1970er Jahren sinkt die Lohnquote in den meisten Industrieländern und führt zu einer weiteren Phase des Umbruchs, die das Ende des Fordismus und den Beginn des Postfordismus kennzeichnet. Genau, und dazu, das geht nicht, oder? Dann probiere ich das. Ja, ich probiere es so. Für das, was ich jetzt erzähle, für die Entwicklung nach 75, beziehe ich mich auf drei Aspekte der Wirtschaftsentwicklung, die jetzt zum Teil auch genannt worden sind. Also auf der einen Seite hatten wir den Rückzug des Kapitals aus der Produktion und die damit einhergehende Deindustrialisierung der Städte in den ehemaligen industriellen Zentren, dafür ein Ausweichen des Kapitals auf die Finanzmärkte, also der Ausbau des Finanzsektors und gleichzeitig der Abbau der sozialen Sicherungssysteme bei gleichzeitigem Ausbau des Niedriglohnsektors. Die Städte reagieren auf die Deindustrialisierung mit einer Politik, die Ansiedlung von Firmenzentralen, teilweise sogenannten unternehmensnahen Finanzdienstleistern, aber generell Dienstleistungsunternehmen begünstigen soll, also hier zum Beispiel im Mediaspray. Dazu gehört auch das Konzept der konsumorientierten Stadt, das die Städte für das umworbene Klientel von SpitzenverdienerInnen attraktiv machen soll und andererseits den Abzug der Produktion durch den Ausbau des Dienstleistungssektors allgemein kompensieren soll. Zum Attraktivmachen für dieses Klientel gehört natürlich auch für ein entsprechendes Wohnumfeld zu sorgen. Das geht so in drei Schritten, von so, über so, nach so. Andererseits muss für Infrastruktur, vor allem auch Verkehrsinfrastruktur, gesorgt werden, wobei es weniger um die hier abgebildeten Rucksacktouristinnen geht, als eher um Leute, die tatsächlich Geld in die Stadt bringen. Vor allem und hauptsächlich geht es darum, eine Struktur zu schaffen, die es international agierenden Unternehmen interessant macht, sich dort anzusiedeln. Also heute ist zum Beispiel gerade der Regionalflughafen Kassel eröffnet worden und genau aus diesem Grund, genau damit legitimiert worden zu sagen, und wie die Industrie, die wir haben oder die Unternehmen, die hier sitzen, die würden abwandern, wenn wir keinen Flughafen hätten oder wenn sie 100 Kilometer zum nächsten Flughafen fahren müssten. Gut, was hat das Ganze jetzt für Auswirkungen auf Kontrolle und Überwachung? Auf der einen Seite ist ja klar, dass mit dem Abbau des Sozialstaates und dem Ausbau des Niedriglohnsektors eine Abkehr von der wohlfahrtsstaatlichen Idee der Befriedung durch am Konsum und damit an der Gesellschaft teilhaben lassen stattfindet und stattdessen mehr auf Repression gegenüber Sozialhilfe, Hartz-IV-Empfangende oder auch Working Poor gesetzt wird. Also was wir hier zum Beispiel sehen, erfüllt den... Entschuldigung. Genau, Repression gegen Prekarisierte. Was wir hier zum Beispiel sehen, erfüllt den Tatbestand des Diebstahls. Andererseits verschärfen sich die Konflikte natürlich noch dadurch, dass in dieser neuen Stadt ein Nebeneinander von diesem neu geschaffenen Subproletariat und der schönen neuen Stadt aus Unternehmenszentralen und Konsum entsteht. Wie das gelöst wird, da komme ich später nochmal drauf. Bevor ich darauf eingehe, ein kleiner Ausflug in die Welt der Ideologie des Selbstmanagement. So, oder auch für Jugendliche so. Es kann aber auch vollkommen sinnentleerte Parolen produzieren wie das hier. Fitnesscenter in der Nähe der Friedrichstraße. Es ist wirklich vollkommen sinnentleert, aber hat irgendwie was von Selbstmanagement. Das ist ein inzwischen relativ gut etabliertes ideologisches Konstrukt, unter anderem deshalb, weil es sich wirklich vielseitig einsetzen lässt und Wirkungen hat, die weit über den Bereich hinausgehen, den man normalerweise unter Kontrolle und Überwachung versteht. Unter dem Schlagwort der Eigenverantwortung lässt sich sehr gut die Zerschlagung aller Solidarsysteme legitimieren und die Folgen, die sozialen Folgen der Wirtschaftsentwicklung auf die einzelnen Betroffenen abwälzen. Es gab da mal die unsägliche Idee der Ich-AG, das ist ja inzwischen zum Glück wieder verworfen worden, aber es gibt immer noch sinnlose Qualifizierungsmaßnahmen für Arbeitslose, deren Sinn hauptsächlich darin besteht, diejenigen, die in ihren Genuss zu kommen, beschäftigt zu halten. Ebenso gut lassen sich allerdings damit auch die Erhöhung von Zuzahlungen bei Leistungen der Krankenkasse legitimieren, die man ja dann wieder durch die entsprechenden Bonusprogramme, Vorsorgeuntersuchungen und endlich Nichtraucherprogramme verhindern kann. In Bezug auf den Finanzsektor, wenn es nur logisch erscheint, dass sich jede selbst um ihre Altersvorsorge kümmern muss, dann können natürlich in diesem Rahmen auch alle möglichen neuen Finanzprodukte etabliert werden und den Leuten mehr oder weniger aufgezwungen werden. Eine weitere Anwendung ist sogar für das Projekt eine saubere, für den Konsum attraktive Stadt, lässt sich mit dieser Ideologie verstärken, wenn BewohnerInnen als verantwortlich für ihren Kiez sich wie selbstverständlich zu Hundekacke-Beseitigungsbrigaden zusammenschließen und das mit Freuden tun. Eine Quelle dieser Ideologie kann im sogenannten Toyotismus gesehen werden. Der gilt sozusagen als ein Kandidat für das Nachfolgemodell für den Fordismus. Also es ist wieder eine Autofabrik, die hier Pate steht. Die Idee dabei ist projektbezogene Kleingruppenarbeit. Die Beteiligten sollen mehr Verantwortung übernehmen und sollen sich mit ihrer ganzen Person einbringen. Und das soll Produktivkraftsteigerung bewirken. Besonders schön finde ich, was hier unter dem Stichwort Kaizen steht. Entwickle flexible und motivierte Mitarbeiter und Teams, die ständig nach einem besseren Weg suchen. In diesem Zusammenhang und im Vergleich zum Fordismus wird klar, dass hier die Idee der Eigenverantwortung das neue Instrument zur Kontrolle des Arbeitsprozesses ist, also dort einspringt, wo früher Fließbandtakt oder Stechuhr waren. Allerdings, die daraus resultierende Disziplinierung geht weit über den eigentlichen Arbeitsprozess hinaus, da der eigenverantwortliche Arbeitskraftunternehmer und die eigenverantwortliche Arbeitskraftunternehmerin auch in ihrer Freizeit an der Steigerung ihres Humankapitals arbeiten soll. In diesem Sinne sind dann auch die disziplinierenden Effekte der Anreizsysteme von Krankenkassen zu verstehen, die im Endeffekt eine durchgehende, scheinbar selbstgewählte Kontrolle des Alltags durchsetzen. Noch ein interessanter Nebeneffekt dieser Ideologie ist, dass vor allem in sozialen Netzwerken das Web 2.0 betriebene Selbstmarketing, das staatlicher und privater Datensammelwut wunderbar in die Hände spielt. Gut, bei all dieser Privatisierung und Individualisierung unter den Stichworten Optimierung, Risikomanagement, Prävention sollte man nicht vergessen werden, dass sich hier auch neue Tätigkeitsfelder für staatliche, halbstaatliche oder private Sicherheitsagenturen ergeben, womit wir wieder zur Stadt zurückkommen. So ist in den 90er Jahren unter dem Begriff Broken Windows Theorie, ich muss das einfach drehen lassen, das ist leider das falsche Symbolfoto, das ist das Richtige, Broken Windows Theorie ist eine spezielle Variante des Präventionsdenkens. Also so wie Krankheiten oder Arbeitslosigkeit nur eine Frage der rechtzeitigen Prävention ist, so behauptet die Broken Windows Theorie, dass es mit Kriminalität genauso geht, indem man einfach rechtzeitig erste Anzeichen von Unordnung im öffentlichen Raum, eben jene zerbrochenen Fenster, beseitigt und damit Kriminalität präventiv bekämpft. Mit der Anwendung dieser Theorie auf die Polizeiarbeit geschieht zweierlei. Also wir haben ja eben gesehen, dass im Laufe der Modernisierung der Polizei eine Spezialisierung auch stattgefunden hat, also dass es im Endeffekt dann nur noch um Kriminalitätsbekämpfung ging und sowas wie öffentliche Ordnung eher SozialarbeiterInnen überlassen worden ist. Diese Entwicklung kehrt sich jetzt um und es wird halt eben wieder unter dem Label Kriminalitätsbekämpfung wird die Herstellung öffentlicher Ordnung wieder eine Polizeiaufgabe, beziehungsweise wird in anderen Bereichen von privaten Sicherheitsdiensten übernommen. Der andere Punkt dabei ist, dass damit soziale Probleme, die damit angegangen werden, als Sicherheitsprobleme umdefiniert werden und damit von vornherein einer politischen Lösung entzogen werden. Also im Grunde genommen das Gleiche, was wir vorher unter dem Begriff Eigenverantwortung gesehen haben, dass soziale Probleme als private umdefiniert werden. Somit lässt sich dann zusammenfassend sagen, dass diese Konzepte von Eigenverantwortung und dieses Präventionsdenken, wie es halt unter anderem bei der Broken Windows Theorie vorkommt, drei Aufgaben erfüllen. Erstens das Umdefinieren sozialer Probleme in private oder Sicherheitsprobleme. Zweitens die Legitimation erweiterter Repressions- und Kontrollmaßnahmen, weil Sicherheitsprobleme ja nach dem Einsatz von Polizei und Sicherheitsdiensten verlangen und nicht nach SozialarbeiterInnen oder etwa Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums. Und drittens die Installierung einer Selbstdisziplinierung, die die externe Kontrolle ergänzt und damit Aufgaben übernimmt, die früher von Überwachung im engeren Sinne übernommen worden ist. Und damit sind wir schon am Ende des Vortrags angelangt. Schon, wir haben uns bemüht, uns kurz zu fassen. Wir können auch länger. Ich hoffe, es ist trotzdem klar geworden, ungefähr unsere These, wie Überwachung mit kapitalistischen Phasen zusammenhängt und wie es sich verändert. Nun ist vielleicht die Frage, wie geht es weiter? Georg hat da ja schon ein paar Hinweise für gegeben. Wir würden jetzt in die Diskussion einsteigen.